weiß ich, ob ich den Scheiß begreif. Von wegen life is life. Fuck, glaub mir, Koma saufen ist kein guter Zeitvertreib. Und was bleibt, ist kein Mensch, der dir den Scheiß verzeiht. Es war eine harte Zeit, man macht kann mehr Schmerzen als Einsamkeit. Das ist ein schönes Leben, doch draußen strömt der Regen. Manche Sachen sind so stier, ich kann das nicht mal schöner reden. Du bist gewöhnt zu geben, nimm dir was du kriegst. Keiner kann uns ficken, Hops, wenn jeder findet, was er liebt. Guck, die Tropfen klatschen auf den Kopf, so oft verlassen. Doch es gibt noch mehr als den süßen Geschmack von Wodkaflaschen. Und ich kenn das, Mann, du kannst dich ruhig auf Gott verlassen, während die Regentropfen die Bilder in deinem Kopf verwaschen. Ich bin schon oft durch den Regen gelaufen. Denn ein Neuanfang heißt hier oft nur vom Regen in die Traufe. Ein Ziel erreichen heißt oft nur ein Leben lang laufen. Und Freundschaft heißt leider oft nur sie nehmen, was sie brauchen. Doch wir geben noch nicht auf, denn wir leben unseren Traum. Zumindest bin ich mir das am Einreden, wenn ich sauf. Es geht mir gut, Baby, schau. Ich kann dir geben, was du brauchst. Du brauchst nie mehr im Regen zu stehen. Ich lebe in einem Haus. Keinen Sinn zu finden heißt oft nur du suchst zu lange. Du bist die einzige wird, lass mich in Ruhe, du Schlampe. Aus wir sehen uns wird jeder geht seinen Weg, weil jeder bleibt sich selbst der Nächste. Egal ob du geglaubt hast, dass das mit euch ergeht. Nur hoffen, dass der Regen all den Dreck wegspült. Sonst brauch ich wieder 10 Shots, um was Echtes zu fühlen. Ob ihr Rap jetzt fühlt, ist mir egal. Ich will nur mein Leben leben und lass euch Hater mit negativen Vibes im Regen stehen. Man kann fast immer Auswege finden. Lass uns heute nicht gegen Frust, sondern aufs Leben trinken. Auch wenn ich weiß, dass sie auf mich und mein Leben kacken, halt es an mir ab, genau wie Tropfen an Regenjacken. Denkt doch alle, was ihr wollt, denn das ist unser Leid. Ich steh drüber, wenn sich jemand über uns den Mund zerreißt. Ich bin viel scheiße, mich macht's Leben verrückt. Glaub mir, alles, was mich hier hält, ist das Streben nach Glück. Du musst deins finden, auch wenn's vielleicht nur ein paar Scheine sind. Doch ich bin lieber abgebrannt, als dass ich alleine bin. Vielleicht ist dir scheißegal, für dich macht's keinen Sinn. Doch es ist so, dass es für mich mehr als nur paar Reime sind. Ich bin abgefuckt und down und ich laufe durch den Regen und hab das Gefühl, es gibt drin und draußen nur Probleme. Doch egal wie tief ich fahre, ich weiß, ich komme wieder rauf. Denn nach jedem scheiß Gewitter geht die Sonne wieder auf.